Am Anfang werde ich was Längeres vortragen, was sich als wichtig erwiesen hat für dieses Thema des Verhältnisses von Bild und Wort im Katholizismus und Protestantismus und was mir auch im Zusammenhang mit einem anderen Text, an dem ich vor einiger Zeit gearbeitet habe, wichtig erschienen ist und ich deswegen vorgeschaltet habe, nämlich einige Anmerkungen über den Zusammenhang von Protestantismus, Atheismus und Pädagogik, die dann überleiten sollen zu der Frage, eben welchen Stellenwert Wort, Bild, Ornament im Katholizismus und Protestantismus haben und inwiefern man überhaupt, das ist der entscheidende Punkt, dann auch in Bezug auf die Ausführungen zur Ästhetik, die ich danach noch skizzieren möchte, inwiefern man überhaupt in Bezug auf den Protestantismus von einem Bilderverbot sprechen kann, weil mir scheint, dass das eigentlich nicht zutrifft, sondern dass man statt von Bilderverbot, das man im Judentum tatsächlich reservieren sollte, eher von Verachtung gegenüber dem Bild sprechen sollte. Dann möchte ich wirklich nur ganz grob skizzieren, welche Konsequenzen das in den unterschiedlichen Künsten hat, sofern sie sich qualitativ als protestantisch oder katholisch in ihren Ausdrucksformen erweisen, um dann ein paar Worte zu der Novelle Die heilige Cäcilie oder Die Gewalt der Musik von Kleist zu sagen, die mir so als Abschluss und Zusammenfassung oder auch Weiterführung der Überlegungen interessant erscheint, weil Kleist einerseits in gewissem Sinne von der Ideologie her ein erzpreußisch-protestantischer Autor gewesen ist. Auf der anderen Seite gerade in dieser Geschichte mir scheint, dass diese Novelle eigentlich davon handelt, wie dass der Protestantismus im Katholizismus sich selbst als Karikatur oder lächerliche Figur begegnet. Gut, aber anfangen möchte ich mit dem Zusammenhang von Protestantismus, Atheismus und Pädagogik. Und nochmal, die waren ja hier schon mal Thema mit den Papstkritikern. Die jüngsten Proteste aus Anlass des Papstbesuchs in Deutschland haben bestätigt, was die immer vorsichtiger werdenden Anhänger katholischer Orthodoxie aus eigener Erfahrung längst wissen. Die Überzeugung, wonach der Katholizismus anachronistisch und kaum reformfähig sei, ist hierzulande auch unter biederen Bürgern mehrheitsfähig. In ihr sind sich, mögen ihre Interessen noch so verschieden sein, ökumenische Protestanten, Ökopazifisten, Feministinnen, homosexuellen Verbände, linke und libertäre Gruppen mit dem Mob einig, dessen Vertretern gegenüber man sich lieber nicht zu einer auch nur partiellen Apologie von Katholizismus oder Papsttum hinreißen lassen sollte. Weil einem dann auch ordinäre CDU-Wähler handgreiflich vorwerfen, man verteidige einen Verein von Mafiabossen und Kinderschändern. So ist das mir selbst mal in einer Kneipe in Schöneberg passiert, wo ich mit meiner Freundin einer erklärtermaßen christdemokratischen, aber mit den Grünen sympathisierenden Polizeibeamtin begegnet bin, die uns, ohne dass wir sie darum gebeten hätten, eine halbe Stunde lang vorgeschwärmt hat, wie toll der Ramadan sei und dass das doch von einem bewundernswerten Willen zur Entsagung und zur Verzicht zeuge. Und als wir dann einige Anmerkungen zum Katholizismus anbrachten, der uns irgendwie in verschiedener Hinsicht in diesem Punkt sinnesfreundlicher erscheint, uns fast irgendwie mit ihrem Bier begossen hat und beschimpft hat und gesagt hat, mit diesen Typen, die solche Sauereien machen, wenn sie nichts zu tun haben. Also insbesondere im preußisch-protestantischen Norden können Diskussionen über den Katholizismus manchmal fast so gefährlich sein wie Diskussionen über Israel. Tatsächlich existieren Analogien, die allerdings weniger im Blick auf den Gegenstand des Vergleichs als im Blick auf die pathogene Disposition der Hassgemeinschaft aussagekräftig sind. Sowohl Israel wie der Vatikan werden als angemaßte Staatengebilde halluziniert, das eine künstlich, das andere anachronistisch, gegründet und getragen von sinisteren Individuen, die über geheime Netzwerke und dubiose Geldquellen verfügen, eine Sprache sprechen, die kein vernünftiger Mensch versteht, sich auf andere Gesetze als die der multikulturellen Volksgemeinschaft berufen und mit störrischer Beharrlichkeit Widerworte geben, wenn die demokratische Mehrheit ihnen diktiert, wie sie sich zu verhalten haben. Dass aber diese Analogie nur eine scheinhafte ist, weil sie den Antijudaismus der katholischen Kirche ebenso unterschlägt, wie sie über den Wesenskern des modernen Antisemitismus hinwegtäuscht, der sich des Hasses auf eine Religion eben nur mehr allenfalls als Vorwand bedient, das ist umso symptomatischer für jene, die eben doch gemäß dieser schiefen Analogie denken und handeln. Was sie am Papst lächerlich machen, das Sprechen in einer toten Sprache, der Ornat, der zeremonielle Klimbim, das Skurrile, das doch von einer Freundlichkeit zeugt, die seine Verächter bei sich selbst zweifellos noch nie wahrgenommen haben, all das, was sie verhüllen, brauchen sie doch zugleich unbedingt als die letzten Ruinen, die vom Fortwesen einer vermeintlich verderblichen Macht zeugen, welche man in Wahrheit nicht einmal karikieren kann, weil sie ohnehin nur noch als Karikatur existiert. Dass die papstkritische Volksgemeinschaft dennoch keine religionskritische Bewegung, sondern nur einzelne Protestveranstaltungen zu organisieren vermochte, bezeugt nicht etwa die Übermacht, sondern die reale Bedeutungslosigkeit des Katholizismus, der längst dabei ist, der Zivilgesellschaft jene Zugeständnisse zu machen, die sie ihm als Bedingung für den Fortbestand seiner Institutionen abverlangt. Viele Elemente der katholischen Liturgie sind längst erodiert, die Sexualmoral steht auf dem Prüfstand, die Abschaffung des Zölibats wird ebenso offen zur Diskussion gestellt wie die Gleichberechtigung der Geschlechter bei der Anwartschaft auf kirchliche Ämter. Um angesichts dessen nicht in den berechtigten Verdacht zu geraten, sich als Vorhut von Veränderungen aufzuspielen, die ohnehin stattfinden, berufen sich die Papstkritiker auf einen Begriff, der über die besondere Kritik hinaus ihre selbstsichere Skepsis gegenüber Religion überhaupt zum Ausdruck bringen soll und nennen sich Atheisten. Also auch diese berechtigte Kritik an Homosexuellenfeindlichkeit, der Haltung gegenüber Schwangerschaftsabbruch und so weiter, hat man zumindest den Eindruck, wird in der oft gar nicht um der Sache willen geübt, sondern um Kritik am Katholizismus zu üben. Das scheint mir ein wesentlicher Unterschied zu sein. Neopositivistische Religionskritik. Das Bekenntnis zum Atheismus, das im 19. Jahrhundert angesichts einer bürgerlichen Gesellschaft, für die das christliche Erbe nicht nur Verfassungsformel, sondern Bestandteil einer durchaus unangenehmen Lebenswirklichkeit war, noch einen häretischen Beiklang besaß, hat sich historisch gewandelt. Sich Atheist zu nennen, ist heute, da die christlichen Kirchen im Zeichen der Ökumene ihre Anhänger zumindest teilweise vom Zwang des besonderen Dogmas freistellen, höchstens in zweiter Linie eine Volte gegen die Religion, in erster Linie aber ein Bekenntnis zum Konformismus. Nicht, dass er die Gottgewolltheit menschlicher Ordnung anzweifelt, macht den zeitgenössischen Atheisten aus, sondern dass er sich in diese fügt, weil jenseits der schlechten Immanenz des Wirklichen nichts anderes denkbar sei. Deshalb fungieren als Gewehrsleute des modernen Atheismus nicht Kant, Feuerbach, Marx oder Freud, sondern Dawkins und Hitchens, Schmidt-Salomon oder Michel Onfray, die der Religionskritik wenig, dem Positivismus und Behaviorismus aber umso mehr verdanken. Der Begriff praktischer Vernunft, auf den der moderne Atheismus sich beruft, stellt gegenüber dem Rationalitätsverständnis des frühen Positivismus bereits eine Verfallsform dar. Der Ahne der positivistischen Historiographie, Hippolyte Taine, hat die fortschrittsoptimistische Überzeugung von der Einheit von Vernunft und Empirie in der Einleitung seiner Geschichte der englischen Literatur programmatisch ausgesprochen. Zitat: Laster und Tugenden sind Produkte wie Vitriol und Zucker, die Religionen, die Philosophie, die Dichtung, die Industrie und Technik, die Formen der Gesellschaft und der Familie sind schließlich nichts anderes als das Gepräge, das den Geschehnissen durch diese allgemeinen Ursachen gegeben worden ist. Trotz der schon hier erkennbaren Neigung, geistige Phänomene nicht etwa als geschichtliche zu begreifen, sondern sie auf ihre sozialen und natürlichen Ursachen zu reduzieren, sie nicht in ihrer Autonomie, sondern nur als Produkte wahrzunehmen, schließt diese Betrachtungsweise nicht aus, die Religionen als Formen der Gesellschaft auf ihren Wahrheitsgehalt zu befragen und an dem zu messen. Der moderne Atheismus dagegen nimmt die vermeintliche Unbegründbarkeit des Glaubens, also im Sinne einer logischen Unbegründbarkeit, und seine Unvereinbarkeit mit den Erfordernissen der Praxis als Beweis gegen ihn, ohne die Geschichtlichkeit der positivistischen und pragmatistischen Denkform selbst zu reflektieren. Dass der Glaube eine ihm immanente Logik und Zweckhaftigkeit, eben eine Theologie besitzen könnte, deren Reflexion über ihn selbst hinauswiese, erscheint aus dieser rein innerweltlichen Perspektive als unlogische und sinnlose Annahme. Und auf diese Unterscheidung zwischen Religion und Theologie muss man beharren, um überhaupt zu erkennen, dass die Theologie, in dem eben der Logos, also schon im Wort, sozusagen ihre Berufungs- und Argumentationsinstanz ist, natürlich nicht einfach nur Apologie von Religion ist, sondern im Grunde genommen der erste Schritt zu ihrer Kritik. Auffällig an dieser Kritik der Atheisten ist die Hemdsärmeligkeit, mit der Ideen, die zwar eine Geschichte, in dieser Geschichtlichkeit aber eben auch einen Wahrheitsgehalt besitzen, auf überprüfbare Tatsachen heruntergebracht werden. Das Problem der menschlichen Freiheit, das gerade die katholische Theologie keineswegs eskamotiert, sondern auf den Begriff zu bringen sucht, stellt sich dem modernen Atheismus dennoch gar nicht. Da seine Apologeten Freiheit ebenso wie Geist als ähnlich metaphysische, das heißt in ihrem Vokabular nutzlose Begriffe wie Glauben oder Gott erscheinen, wird die Freiheit von ihnen gemeinsam mit dem Glauben entsorgt, ohne dass der Widerspruch zwischen beidem, an dem jede Theologie sich entzündet, wahrgenommen wird. Daher ist es konsequent, dass unter den neuen Atheisten prominente Kritiker des philosophischen Willens- und Freiheitsbegriffs vertreten sind. Indessen nimmt die christliche Theologie spätestens seit Kierkegaards selbstquälerischem Protestantismus den Widerspruch zwischen ihren eigenen Begriffen und der empirischen Wirklichkeit, also genau jenen unpraktischen, zutiefst paradoxen Charakter des Glaubens, den die neuen Atheisten aus der Welt schaffen wollen, ebenso ernst, wie es die materialistische Religionskritik stets getan hat. Gerade Marx' von den neuen Atheisten zu Tode gerittenes Diktum, wonach die Kritik der Religion die Voraussetzung aller Kritik ist, meint ja nicht nur, dass die Religion die archaischste Schicht der Ideologiebildung sei, die vor jeder weiteren Kritik abgetragen werden müsse, sondern spricht aus, dass keine Kritik, die diesen Namen verdient, an der Religion vorbeikommt. Mittelmaß und Wahn. So hat sich die Psychoanalyse, ebenso wie die frühe kritische Theorie, geradezu obsessiv mit Fragen der Religion beschäftigt, wie an Freuds Studien zu Moses und den Ursprüngen des Monotheismus, an Benjamins Verbindung von jüdischem Messianismus und historischem Materialismus oder an Horkheimers Interesse für den Katholizismus deutlich wird. Der neue Atheismus aber ist der Psychoanalyse und der kritischen Theorie nicht zufällig ebenso feindlich gesinnt wie der Theologie. Indem sie sich auf evolutionstheoretische und sozialdarwinistische Konzepte stützen oder unter dem Leitbegriff der praktischen Ethik die Denkformen des Positivismus und Pragmatismus erneuern, schreiben dessen Vordenker philosophische Traditionen fort, die von der kritischen Theorie ausdrücklich bekämpft wurden und die mit Kognitionspsychologie und Behaviorismus, aber nicht mit der psychoanalytischen Trieblehre vereinbar sind. Am greifbarsten wird dies an Michel Onfray, der in seiner jüngsten Studie Anti-Freud Sigmund Freud als Urvater einer Privatmythologie und Zitat als Religionsgründer diffamiert, was bei ihm nichts Neues ist, also er hatte auch schon Marx und eigentlich alle möglichen Philosophen als Gründer von Religionen bezeichnet. Das ist so die Grundthese, die er immer variiert, dass jeder Philosoph schon durch den Allgemeinheitsanspruch, den er anmeldet, irgendwie eine Religion propagieren. Negativ bezeugt dieses Ressentiment gegenüber der psychoanalytischen und materialistischen Religionskritik, worin diese sich mit der Theologie einig wissen, in ihrem Beharren auf einem unteilbaren Begriff von Wahrheit, den die Theologie als positiv gegeben zu begründen sucht und den die Religionskritik als allererst Einzulösendes begreift. Der neue Atheismus aber kennt keine Wahrheit, die über die Immanenz des bloß Menschlichen hinausgeht und reduziert den Menschen tendenziell auf dessen empirische Erscheinungsform, seine Sozialfassade. Allein in diesem Sinne bezeichnen sich seine Anhänger als Humanisten. Der Begriff des Menschen erscheint ihnen nicht, wie dem Humanismus der Aufklärung, als erst Einzulösendes, sondern als in seinem empirischen Exemplaren, und das sind Menschen heute ja zunehmend tatsächlich, unmittelbar Gegebenes. Also diese Verfallsgeschichte des Begriffs des Humanismus müsste man in gesonderten Zusammenhang mal nachzuzeichnen versuchen. Gerade im Gegensatz zum, wie gesagt, aufklärerischen Begriff des Humanismus, wie er im 18. Jahrhundert entwickelt wurde, denke ich, fängt das schon mit Schiller an und setzt sich dann also zunehmend fort so in diesen ja auch teilweise neuchristlichen Kontexten und so, wo Leute sich ständig als Humanisten bezeichnen, mittlerweile nicht. Es gibt aber auch einen sozialistischen Humanismus oder einen existenzialistischen Humanismus, und gegenüber dieser Verballhornung des Begriffs des Humanismus, der eigentlich einen Begriff aufspreizt, an dessen Einlösung überhaupt gar nicht mehr gearbeitet wird, zumindest gegenüber dieser Ideologisierung von Humanismus kann man schon, finde ich, die Selbsttitulierung als Antihumanisten, die frühen Strukturalisten ja schon für sich in Anspruch genommen haben, in gewisser Weise nachvollziehen. Obwohl dagegen dann natürlich aus anderer Perspektive auch wieder viel zu sagen wäre. Eben in dieser Reduktion des Menschen auf seine ärmliche, verkümmerte Empirie, die keinem einzigen Klügeres zutraut und Besseres wünscht, als bereits gegeben ist, ähnelt der neue Atheismus dem Protestantismus, der substanziell kaum etwas anderes ist als ein ethisch aufgeputzter Atheismus, ein Atheismus mit schlechtem Gewissen gleichsam, der zu radikalem Zweifel ebenso unfähig ist wie zu bestimmter Negation und sich daher für eine glaubensgestützte Skepsis entschieden hat, die zu nichts und niemandem steht, sich zu nichts bekennt, sich aber auch von nichts als falsch Erkanntem lossagt, sondern taktische Äquidistanz zu allem hält. Und man müsste mal überlegen, inwiefern nicht zumindest diese Haltung, also diese sehr moderne Form von Relativismus, die da ins Spiel kommt, eigentlich sich verlängert bis hin so in Kontexte der postmodernen, poststrukturalistischen Theorieproduktion, obwohl die natürlich nicht mehr in einem wirklich ideologischen Sinn als protestantisch bezeichnet werden können. Bestehen da, denke ich, Ähnlichkeiten. Diese protestantische Variante der Toleranz ist vermittelt über nur noch dem Namen nach katholische Sozialkunde-Pfarrer wie Norbert Blüm sowie über das neue grüne Bürgertum mittlerweile zum zivilgesellschaftlichen Erfolgsmodell avanciert, dessen prototypischer Repräsentant der Schlichter ist, der Moderator oder auch Mediator, der wahlweise als netter Opa, cooler Kumpel oder flotte Klatschbase jeden Konflikt so lange in Grund und Boden vermittelt, bis die beteiligten Parteien sich aus purer Frustration auf den schlechtesten gemeinsamen Nenner einigen. Dass Vermittlung nur durch die Widersprüche hindurch möglich ist, diese also voran und auf die Spitze getrieben werden müssen, ist dem zivilgesellschaftlichen Modell von Vermittlung, das auch dem ökumenischen Dialog zugrunde liegt, dem sich zu verweigern, dem Katholizismus inzwischen leider meistens zu Unrecht vorgeworfen wird, von vornherein anathema. Und das deutet sich, das betrifft nicht nur sozusagen konfessionelle Protestanten, sondern als Denkform ist das eben auch die Grundlage des berühmten von Martin Buber erfundenen oder besonders also politisierten deutsch-jüdischen Dialogs, der auch so begriffen wird als eine eigentlich leere Vermittlung von historisch und faktisch eklatant, also erkennbarermaßen unversöhnbaren Widersprüchen. Doch wo Widersprüche eben nicht vermittelt, sondern moderiert oder dialogisch befriedet werden, ist der Sache wie dem Wort nach der Friedhof nicht weit. Klingt in der Schlichtung onomatopoetisch ebenso das Hackebeil des Schlechters wie die Schlichtheit jener Gemüter nach, die sich seiner zu Luthers Zeiten zwecks reformatorischer Massaker bedienten, so ist die Tendenz, sich in praktischer Gewalt Bahn zu brechen, dem undialektischen Verständnis von Vermittlung von Beginn an immanent. Wo die bedingungslose Verinnerlichung des gesellschaftlichen Zwangszusammenhangs nicht gelingen will, die der Protestantismus gegen die Äußerlichkeit und Ritualgebundenheit des Katholizismus einfordert und als Vergeistigung von dessen mystischen Resten, als Hinwendung vom Bild zum Wort und vom störenden Prunk zur Sache selbst bewirkt, da wird sie, diese Verinnerlichung, den Individuen gegebenenfalls umso unvermittelter eingeprügelt. Um diese Drohung ständig wachzuhalten, zugleich aber humanere Techniken der Internalisierung zu entwickeln, die sie in der Praxis unnötig machen, hat sich der Protestantismus seit Luther geradezu obsessiv mit Fragen der Pädagogik beschäftigt. Standen schon hinter Luthers Bibelverdeutschung und seiner Zwangsbeseelung der einfachen Leute letztlich weniger theologische als volkspädagogische Erwägungen, waren fast alle bedeutenden protestantischen Theologen seither stets auch Pädagogen. Also diese Rede von der Verdeutschung, die dann auch in der Diskussion um die Bibelverdeutschung von Martin Buber und Rosenzweig, gegen die ja Benjamin und Krakauer sehr stark polemisiert haben, wieder aufkommt, dieser Begriff, ne, sagt, finde ich, sehr deutlich auch, also ist eigentlich ein sehr deutlicher Ausdruck dessen, was tatsächlich Übersetzung im Deutschen in der Regel nicht nur in Bezug auf Theologie bedeutet. Man muss sich das nur mal anhand von Filmen oder so anschauen. Die werden wirklich im Wortsinne verdeutscht, also so deutsch gemacht, dass aller Sinngehalt sozusagen vernichtet wird dadurch. Und das finde ich interessant, dass sich dieser Begriff für eine Übersetzung auch gerade in Bezug auf die Bibel so lange gehalten hat. Evident wird diese Komplizenschaft zwischen Protestantismus und Pädagogik an Friedrich Schleiermacher, dem in jeder Hinsicht atypischen Kierkegaard vielleicht authentischsten protestantischen Theologen, der die Begründung der Philologie als Wort- und Textwissenschaft und die Begründung der Pädagogik als Technik zur Verinnerlichung des Wortes mit gleicher Vehemenz betrieben hat. Also Schleiermacher ist ja sozusagen der Begründer der Hermeneutik, auch der im Grunde auch der literaturwissenschaftlichen Hermeneutik, zumindest von der Methodologie her, obwohl die Hermeneutik bei ihm tatsächlich im Grunde noch als eine theologische Disziplin gedacht ist. Und man müsste sich das mal im Einzelnen genauer anschauen, das wäre eine eigene Auseinandersetzung wert, ob man nicht zum Beispiel auch diese wirklich auffällig zahlreichen Konversionen von Romantikern zum Katholizismus, und die romantische Philosophie ist ja in gewisser Weise, deren Exponenten sind ja die Begründer der Philologie auch, also inwiefern diese Tendenz zum Katholizismus sozusagen nicht einfach nur so ein reaktionärer Impuls ist, der sicherlich bei der Spätromantik eine Rolle spielt, sondern auch zu tun hat mit der Abwehr von einem bestimmten protestantischen Modell der Textexegese oder so. Das kann ich aber nur andeuten, das ist mir selbst noch nicht so ganz klar. Das wäre aber in Bezug auf diese Gründungsgeschichte der Hermeneutik sehr interessant. Angesichts des pädagogischen Grundimpulses des Protestantismus mag es etwas verständlicher werden, dass in der Debatte um Kindesmissbrauch in verschiedenen weltanschaulich gebundenen Erziehungseinrichtungen die protestantischen und reformpädagogischen Schulen viel besser wegkamen als die katholischen. Misstraut man Katholiken doch schon allein deshalb, weil ihnen, die sie vor allem auf Einhaltung der Gesetze und Vorschriften und nicht auf die Seele der jungen Menschenkinder zielen, naturgemäß der pädagogische Eros abgeht. Ein weiteres Sprachverbrechen, dass die mit ihm bezeichnete Gewalt durchaus angemessen artikuliert, nicht? Also diese Rede vom pädagogischen Eros, der auch von den Reformpädagogen immer im Mund geführt wird, ist ja also tatsächlich ziemlich abstoßend, weil es so offensichtlich ist, dass da zwei Begriffe, die überhaupt nicht zusammenpassen wollen, sozusagen harmonistisch, menschenfreundelnd aneinander gekleistert werden. Also man sieht bei diesem Wort schon Hartmut von Hentig irgendwie vor sich, oder? Diese einschlägigen Leute. Gerade aber, weil die Katholiken jeden Menschen qua Menschsein als sündig ansehen, übrigens eine der schönsten Auszeichnungen, die dem Menschen je verliehen wurden, bezeichnet sie doch die Fähigkeit des Menschen zu Selbstüberschreitung, zu Lust, Genuss und Glück, kennen Katholiken auch die Vergebung, an deren Stelle im Protestantismus die lebenslange Erziehung tritt, welche die Sünden nicht vergibt, sondern über sie Buch führt. Die unsagbaren Wunden, die diese Erziehung in den ihr unterworfenen Menschen hinterlassen hat, werden zu Bild und Erfahrung, das als Hinweis für die, die das noch nicht kennen, in Michael Haneckes großartigem Film »Das weiße Band«, der ohne den Konnex zwischen Protestantismus und Nationalsozialismus mit einem Wort zu erwähnen, die Qualen der protestantisch geprägten Kindheit als Teil von dessen Vorgeschichte, also der Vorgeschichte des Nationalsozialismus, erzählt. Also in diesem Film, der auch so ein bisschen an so Science-Fiction-Filme der 50er, 60er Jahre erinnert, wo irgendwie böse Kinder eine Rolle spielen, wird in einem auch ikonografisch sehr protestantischen Stil, also das erinnert alles sehr stark an die Filme von Ingmar Bergman, in dieser schmucklosen, kargen Machart, Großaufnahmen von Gesichtern und so, weitgehend ohne Musik, eben die Geschichte eines Dorfes in Norddeutschland am Rande, also kurz vorm Ausbruch des Ersten Weltkriegs erzählt, wo sich merkwürdige Gewalttaten gegen unterschiedlichste Leute häufen, gegen einen behinderten Jungen in dem Dorf, gegen die Kinder des Gutsherrn, für den diese Leute da arbeiten. Und es stellt sich am Ende dann relativ deutlich heraus, dass eine Gruppe von Kindern, die immer zusammen ist, offensichtlich irgendwie dafür verantwortlich ist. Es wird aber nicht aufgeklärt, nicht aufgelöst, und der Film endet mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Er wird aber erzählt, rückblickend, von der schon als Altmännerstimme erkennbaren Stimme des Lehrers, der in diesem Film noch ein junger Mann ist, also der einzig und allein die Erzählerposition verweist sozusagen auf das Dritte Reich, das offenbar schon hinter dem liegt, der da erzählt, aber es selber kommt nicht vor. Und diese Erzählerfigur ist eben selbst als Lehrer in diesem Film präsent, und dadurch, dass zwei Männer, eben dieser Lehrer und gewissermaßen sein Gegenspieler, ein protestantischer Pfarrer aus diesem Dorf, wichtige Rollen in dem Film spielen, wird diese Allianz von Theologie und Pädagogik sozusagen in dem Film auch thematisch. Aber dieser Lehrer, der so ein bisschen so eine Detektivfunktion in diesem Film hat und diese Untaten scheinbar aufdeckt, ist trotzdem keine Identifikationsfigur, sondern verhält sich, wenn man sich das genauer anschaut, sehr merkwürdig, weil er überhaupt nicht eingreift und, wie er dann selber erzählt, in dem Moment, als der Krieg ausbricht und die Frau, die Geliebte des Arztes da, die offenbar entdeckt hat, wer hinter diesen Untaten steckt, aus dem Dorf verschwindet, verschwindet auch der Lehrer einfach, also er macht sich einfach davon, er gibt am Ende im Grunde zu, dass ihm das alles nicht mehr interessiert hat, dass er keine Verantwortung tragen wollte. Es gibt in dem Film im Grunde keine Identifikationsfigur, und es gibt auch nichts, was über diesen wirklich sozusagen schlechten Immanenzzusammenhang, der da geschildert wird, hinausweist, außer zwei Figuren, und das sind drei vielleicht, das ist in Verbindung jetzt mit dem Katholizismus auch nicht uninteressant, und zwar alles Kinder, die nicht in der Gruppe sind, sondern immer nur allein auftauchen, ein kleiner Junge, ich glaube, das ist der Sohn des Arztes, der in einer wirklich großartigen Szene von seiner Schwester erzählt bekommt, beigebracht bekommt, dass die Mutter gestorben ist, von der man vorher gesagt hätte, sie sei nur irgendwie krank oder so. Und zwar in einer Szene, wo der Junge sie danach fragt, was denn Todsein ist, und dann immer wieder nachfragt, ob denn jeder stirbt. Und dann sagte, ja, jeder. Und dann fragte er eben, aber du doch nicht. Und dann sagt sie, doch, ich auch, aber es ist noch lange hin. Aber ich doch nicht, doch, du auch. Und sie wiederholt das immer wieder. Also es wird sozusagen in toter Repetition wiederholt, dass jeder Einzelne stirbt. Und in dem Moment wird ihnen klar, dass auch die Mutter tot ist. Aber nicht nur deswegen, sondern auch wegen der Erkenntnis, dass tatsächlich jeder sterben muss, wischt dann dieser Junge dann mit so einer ernsten und entschiedenen Bewegung das gesamte Geschirr vom Tisch. Und da wird sozusagen der Protest oder die Empörung dagegen, dass tatsächlich jeder sterben muss, leuchtet irgendwie auf als ein über diesen Sozialisationszusammenhang irgendwie hinausweisende Erkenntnis. Und die andere Szene betrifft den kleinen Jungen des Pfarrers, der wiederum selbst eine sehr unsympathische Figur ist, dieser Pfarrer, dessen Vogel, der hat so einen Vogel in einem Käfig, und der Vogel kommt um, der wird von der Tochter des Pfarrers mit so einer Papierschere regelrecht also gekreuzigt, und den legt sie ihm dann so aufgespießt auf den Schreibtisch. Und dieser kleine Junge schenkt dann dem Pfarrer einen Vogel, den er gefunden hat und den er großziehen wollte, dann für seinen Käfig. Und das ist die einzige Szene, wo dieser ansonsten vollkommen verbissene und sich selbst auch irgendwie verachtende Mann gerührt ist. Und dieser Vogel in dem Käfig ist dann so, ist sozusagen wie sowas wie so ein Rest rudimentärer Verweis auf irgendwie sowas wie Paradies, Freiheit, Ungebundenheit und Glück. Die dritte Figur ist eben der Sohn der Adligen, der an einer Stelle gezeigt wird, wie er mit einer Flöte spielt, die er selbst geschnitzt hat. Das erinnert sehr stark an diese junge Figur aus Thomas Manns Tod in Venedig, auch an dem androgynen Auftreten, das dieser Junge da hat, und der wird dann von den anderen Kindern eben deswegen verprügelt. Also diese Untaten in dem Film richten sich alle gegen sozusagen Genuss, den erfüllten Augenblick, auch das Kind, auch dieses behinderte Kind, was da regelrecht gefoltert wird am Anfang. Gegen den scheint sich der Hass irgendwie zu richten, weil er eben aufgrund seiner Behinderung irgendwie eben bestimmte Privilegien hat, also nicht bei allem mitmachen muss, in gewisser Weise gerade durch seine Behinderung mehr Freiheiten hat. Also ich finde, dass dieser Zusammenhang zwischen so Hass auf Genuss, auf erfüllte Innerweltlichkeit und so und Protestantismus und auch eben der Vorgeschichte des Nationalsozialismus in dem Film wirklich sehr gut gezeigt wird und eben in der Bildsprache, die selbst sehr zurückgenommen ist. Und das führt schon zu der Frage nach dem Zusammenhang von Bild, Wort und Bild und Wort im Protestantismus und Katholizismus. Vielleicht anfangs eben in Bezug auf diesen Film. Finde ich es interessant, oder das, ich weiß nicht, inwiefern man die These durchhalten könnte, aber es scheint mir zumindest irgendwie was dran zu sein, dass tatsächlich die Kunstrichtungen, in denen im irgendwie authentischen Sinn, also nicht nur im Sinne von Ideologie, sondern wirklich im Sinne der Formgebung, der Protestantismus große Werke hervorgebracht hat, eben nicht die Literatur, sondern die Musik und dann auch der Film sind, ne? Also eben gerade nicht Wortkünste, also Künste, wo sozusagen nicht die Vermittlung, die Entäußerung, der Ausdruck über das Wort stattfindet, sondern über etwas anderes in einer Sphäre, die dem Protestantismus eigentlich erstmal dieser Worthörigkeit, wenn man das so nennen will, des Protestantismus irgendwie eher fremd zu sein scheint. Also in der Musik, dazu kann ich nicht viel sagen, aber das ist ja offensichtlich durch bei Bach, ne, oder so, dass da sozusagen der Protestantismus in der ganzen ästhetischen Konstitution eine wichtige Rolle spielt. Aber eben auch im Film, in einer bestimmten Tradition, eben für die vor allem so die späteren Filme von Ingmar Bergmann sehr prototypisch sind, der selbst, der unendlich unsinniges Zeug von sich gegeben hat und so auf der ideologischen Ebene also sehr fragwürdig ist, dessen Filme, aber zumindest ab einem gewissen Punkt, also besonders interessant ist in dem Zusammenhang dieser Film Das Schweigen, eigentlich wirklich sozusagen, an denen sich zeigen lassen könnte, wie das strenge Einhalten der protestantischen Bildaskese, diese Reduktion von Ornamenten, auch die Reduktion von sprachlichem Ausdruck zugunsten, also so eine Tendenz zum Monologischen oder Verstummen, der Verzicht auf Außenaufnahmen und was da alles eine Rolle spielt, diese Großaufnahmen von Gesichtern sind ja dafür auch sehr prototypisch. Also wie das, gerade das strenge Einhalten eigentlich dieses Dogmas irgendwie eine Bildsprache hervorbringt, die weit darüber hinausweist und tatsächlich sowas wie gesellschaftliche Negativität auf eine sehr abstrakte und gerade deswegen vielleicht sehr treffende Weise zum Ausdruck bringt. Trotzdem gibt es, das hat in dem einen Bahamas-Text zu diesem Thema der Karl Wiemer mal sehr treffend geschrieben, in der Literatur oder überhaupt in der Kunst keinen prominenten protestantischen Verführer. Und genauso könnte man sagen, dass das Verhältnis überhaupt zur Sphäre des Ästhetischen im Protestantismus sehr gebrochen ist, im Gegensatz zum Katholizismus, wo einem in allen verschiedenen Kunstrichtungen, also bis hin in wirklich blasphemische Formen bei Baudelaire und in der ganzen Tradition des Symbolismus, gleich sehr viel einfällt, wo man nachweisen kann, dass das ohne die Symbolsprache und Ikonografie des Katholizismus undenkbar wäre. Und das hat eben, denke ich, damit zu tun, dass der Protestantismus, anders als das oft von Leuten so unterstellt wird, die These eben verteidigen wollen, dass der Protestantismus sozusagen ein Rationalismus ist und im Sinne von einer Rationalisierung und Vergeistigung gegenüber dem Katholizismus einen Fortschritt bedeutet, dass der Protestantismus in Wahrheit eben eigentlich überhaupt nicht sich des Bildes enthält, wie es der Begriff des Bilderverbots nahelegt, sondern eigentlich eher das Bild verachtet. Das kann man auch daran sehen, dass es im Katholizismus ja keineswegs einen Verzicht auf bildliche Darstellung gibt, sondern vor allem, wenn man sich so volksprotestantische Kinderbibeln und Kinderbücher anguckt, auch so aus der früheren Zeit, zum Beispiel auch Else Lasker-Schüler, mit der ich mich beschäftigt hat, die in einem protestantischen Teil von Westfalen aufgewachsen ist, kannte nachweislich diese kolorierten Kinderbücher und so. Das ist eigentlich ein Umgang mit Bildlichkeit, der also im besten Fall euphemistisch naiv genannt werden kann, wenn nicht gar schwachsinnig oder infantil, jedenfalls fantasielos. Aber nicht, es ist eben gar kein Entsagen, kein Verzicht auf das Bild, sondern eigentlich ein vorkünstlerischer Umgang mit dem Bild, der mit dem Bild irgendwie eigentlich umgeht wie mit dem Wort oder sozusagen den qualitativen Unterschied von beidem gar nicht registriert. Und wo die bildliche Darstellung tendenziell so auf kindliche Nachahmung regrediert. Also gerade das, dass dort, wo der Protestantismus Bilder auch in der Darstellung biblischer Szenen und so weiter präsentiert, dass das eben vorästhetisch bleibt, scheint mir schon ein Indiz zu sein, dass es da eigentlich eher um eine Verachtung oder Ignoranz gegenüber Ikonografie in einem emphatischen Sinn geht, als um ein Bilderverbot. Während das jüdische Bilderverbot, und deswegen ist das ja für die ganze frühe kritische Theorie so wichtig, eben ja nicht einfach nur verbietet, sich ein Bild zu machen, sondern sozusagen in dem Verbot die Wahrheit auch festhält. Also sozusagen das Verbot ist auch ein negatives Festhalten und Beharren auf der Wahrheit und nicht irgendwie dessen Preisgabe oder einfach ein Schweigegebot oder so. Und dieses Moment, also wenn man das so nennen will, der bestimmten Negation oder das Festhalten im Negativen, dass das jüdische Bilderverbot hat und das eben im Judentum dann auch eine ganz andere Form von Textproduktion nach sich zieht, gibt es im Protestantismus nicht, sondern im Protestantismus ist dann auch die Vorstellung vom Wort im Grunde genommen schlecht rationalistisch. Das kann man auch an diesen Wurzeln der Hermeneutik in den theologischen Texten erkennen. dass es da eigentlich nicht darum geht, zum Beispiel den Symbolgehalt oder den metaphorischen Gehalt von Sprache dann eben auf der Grundlage des Bilderverbots irgendwie fruchtbar zu machen, sondern dass es um rationalistisches Verständnis von Sprache geht, was eben diese Dialektik oder die Widersprüchlichkeit und damit eben auch Verbundenheit von Bild und Wort, die ja für, also gerade in der Dialektik der Aufklärung in einem ganzen Kapitel entfaltet wird, überhaupt nicht kennt. Und dem wiederum steht im Katholizismus, scheint mir, das möchte ich auch nur andeuten, man kann darüber mal nochmal diskutieren, also zumindest in dem, was ikonografisch wirklich der Katholizismus hervorgebracht wird, das eher so zu sein, dass diese überbordene Bilderfülle und die Tendenz zum Ornament, also zur Zierde, zum nutzlosen Zierat, zur Beigabe, die vom Protestantismus dann ja sozusagen als, also fast schon so soziologistisch als Ausdruck von Verschwendung, Sucht und Prunk und so diffamiert wurde, dass gerade in dieser Tendenz zum ornamentalen Bild eben auch wiederum eine Art von Bilderverbot steckt. Insofern eben sozusagen im Wuchern der Bilder, also in diesem gewissermaßen barocken Element des Katholizismus, eben ja auch etwas verdeckt wird. Also in dem nicht, also dass nicht einfach nur Bilder als Darstellungen sind, sondern es von vornherein eine Tendenz zum Ästhetizismus, zum Ornament gibt, artikuliert die Bildersprache immer auch schon, dass das, was das Bild darstellt, eben nicht in der Abbildung steckt, sondern im Überschuss. Und das scheint mir tatsächlich auch sozusagen die Dialektik von Begriff und Bild und sowas wie die Undarstellbarkeit der Wahrheit, die da anvisiert wird, schon zu reflektieren. Also das nur kurz, um also zu umreißen, wie diese verschiedenen Konfessionen sich zu dieser Problematik der Abbildung meiner Ansicht nach verhalten. Interessant in Verbindung mit dem Hass des Protestantismus auf das Bild, und damit möchte ich jetzt allmählich den Schluss einläuten, ist diese Novelle Die heilige Cäcilie oder Die Gewalt der Musik von Kleist, die bis heute ist das, glaube ich, nicht so richtig entschieden in der Forschung, also wo lange Zeit es Streits darum gab, ob das jetzt sozusagen eine Kritik am Katholizismus, eine Satire des Katholizismus sein soll oder so eine Art, ob Kleister so eine Art Zwischenposition einnimmt oder ob das eine Kritik an Theologie insgesamt ist. Und ich finde eben, man kann diesen Text, also das kann ich jetzt nur andeuten, tatsächlich als eine Satire lesen, aber eher als eine Satire auf den Protestantismus. Also in dem Sinne, dass der Text vorführt, dass eben etwas flapsig gesagt, zum Katholizismus bekehrte Protestanten eben erst recht verblöden. Diese Geschichte erzählt von vier Brüdern, die zur Zeit der Bilderstürmerei, angeregt durch das niederländische Vorbild, sich in einer Art Bierlaune entscheiden, eine katholische Kirche dazu schänden oder wie immer man das nennen soll, das auch durchführen wollen. Einer davon hat, wie man dann später erfährt, auch seiner Mutter in einem Brief ganz begeistert davon berichtet. Wie es heißt, mit viel Heiterkeit oder viel mehr Ausgelassenheit hat er von einer Unternehmung erzählt, über die er sich aber nicht näher auslassen wollte. Das versuchen sie auch. Die Äbtissin da und die Leute in der Kirche sind irgendwie vorgewarnt und haben dann aber die Anweisung, dass von der Äbtissin den Gottesdienst wie immer abzuhalten, diese Messe wie immer abzuhalten, alles wie immer zu machen, also sozusagen das Ritual einzuhalten, was aber scheinbar erst nicht geht, weil eine für diesen Gesang, der da abgehalten wird, wichtige Frau, die Kapellmeisterin Schwester Antonia, mit Fieber zu Bett liegt. Und dann passiert eine Art Wunder, nämlich tritt an deren Stelle, also scheint die dann doch da zu sein, irgendwie wie sie beschrieben wird, mit rot glühenden Wangen, erfreut, also irgendwie sehr vital und ganz bei der Sache. Und dann erklingt ein Gesang, der eben diese Brüder von ihrer Tat abhält und sie niedersinken lässt und sie sozusagen bekehrt. Dann gibt es einen Bruch in der Geschichte und dann wird erzählt, wie 6 Jahre später die Mutter von einem von diesen Brüdern sich auf die Suche nach denen macht und diese Geschichte nach und nach erfährt und erfährt, dass diese 4 Männer seitdem in einem Irrenhaus sind, wo sie irgendwie jeden Abend das Gloria in Excelsis intonieren, jede Nacht, also das machen die Mitternacht, also ihr Gottesdienst findet in einer Art vampirischer Messe oder so Mitternachts statt und die sind halt eingesperrt worden und werden da wohl auch ihr Leben lang bleiben und die erkennt sie aber sofort wieder und dann gibt es noch eine sehr enigmatische Unterredung am Schluss mit der dieser Kirchenfrau, die im Besitz dieser Partitur ist, die angeblich damals vorgetragen wurde und die sich dann amtlich vom Papst bestätigen lässt, dass sich das um ein Wunder gehandelt hat, dass also damals die heilige Cäcilie selbst die Stelle der kranken Schwester Antonia eingenommen hat und dass es eben wegen dieses Wunders auch sich um eine wirkliche Bekehrung handelt. Und die Geschichte endet dann mit dem Hinweis, dass die Mutter dann nach dieser Unterredung, wie es heißt, die Frau, deren Anwesenheit in Aachen gänzlich nutzlos war, ging mit Zurücklassung eines kleinen Kapitals, das sie zum Besten ihrer armen Söhne bei den Gerichten niederlegte, nach Den Haag zurück, wo sie ein Jahr darauf durch diesen Vorfall tief bewegt in den Schoß der katholischen Kirche zurückkehrte. Die Söhne aber starben im späten Alter eines heiteren und vergnügten Todes, nachdem sie noch einmal ihrer Gewohnheit gemäß das Gloria in Excelsis abgesungen hatten. Also man erfährt dann am Schluss erst, dass die Mutter offensichtlich bereits eine zum Protestantismus konvertierte Katholikin war, die dann am Ende sozusagen rekonvertiert. Und dieser Text ist in verschiedener Hinsicht interessant. Einmal, weil diese sicherlich den meisten vertraute Schreibweise der Novellen von Kleist mir in gewissen Zusammenhang zu stehen scheint mit den preußisch-protestantischen Wurzeln von Kleist. Nicht also dieser Verzicht eben auf eine bestimmte Form von auch in der romantischen Literatur gerade sehr beliebte Anschaulichkeit, nicht im Sinne von Realismus, sondern im Sinne von Fantasie. Das Vorherrschen von hypotaktischen Sätzen, diese bürokratische, berichtende Diktion, die zweite und dritte zitiert und referierend vorgeht, das ist sozusagen einfach vom Sprachmaterial, hat das, denke ich, viel mit dieser Geschichte von Kleist auch zu tun und mit dem Protestantismus. Auf der anderen Seite aber wird das eben so weit betrieben, dass daraus tatsächlich was anderes entsteht. Und in dieser Geschichte finde ich 3 Punkte interessant, die so ein bisschen auch zusammenfassen, worum es mir heute hier ging. Nämlich einmal diese Einleitung, die oft so interpretiert wird, dass da tatsächlich eine historische Chronik referiert wird über diese Bilderstürmerei. Wobei mir der entscheidende Punkt zu sein scheint, dass diese Bilderstürmerei tatsächlich schon von Kleist selbst als so eine Art Feierabendpogrom beschrieben wird. Also der Anfang, nicht am Anfang, ist davon die Rede, dass diese Brüder, die wegen einer Erbschaft irgendwie da in Aachen sind, in einen Gasthof einkehren, dass die 4 Brüder, wie es heißt, von Schwärmerei, Jugend und der Stadt und dem Beispiel der Niederländer erhitzt, beschlossen auch der Stadt Aachen das Schauspiel einer Bilderstürmerei zu geben. Der Prädikant, der dergleichen Unternehmung mehr als einmal schon geleitet hatte, versammelte am Abend zuvor eine Anzahl junger, der neuen Lehre ergebener Kaufmannssöhne und Studenten, welche in dem Gasthof bei Wein und Speisen unter Verwünschung des Papsttums die Nacht zubrachten. Und da der Tag über die Zinnen der Stadt aufgegangen, versahen sie sich mit Äxten und Zerstörungswerkzeugen aller Art, um ihr ausgelassenes Geschäft zu beginnen. Sie verabredeten frohlockend ein Zeichen, auf welches sie damit anfangen wollten, die Fensterscheiben mit biblischen Geschichten bemalt einzuwerfen und eines großen Anhangs, den sie unter dem Volk finden würden, gewiss verfügten sie sich entschlossen, keinen Stein auf dem anderen zu lassen, in der Stunde, da die Glocken läuteten, in den Dom. Und auch später wird das eben dann in diesem Referat von dem Brief an die Mutter, ist von Ausgelassenheit und Zechgelagen und so die Rede. Also es wird eigentlich eher als so eine Art eskalierender Studentenulk oder so hier beschrieben und nicht als etwas, was in einem wirklich substanziellen Sinn irgendwie eine theologische Absicht oder so hätte. Also eigentlich wirklich so eine Wein- und Bierlaune. Und dadurch wird diese Bilderstürmerei schon in der Exposition der Geschichte, wird ja zumindest zum Charakter des Unernstes und der so männlichen Selbstabprobung und so verliehen, die das Ganze eigentlich sehr problematisch macht. Und interessant ist das, und das führt jetzt zu dem zweiten Punkt, weil nach der sogenannten Bekehrung das, was die Söhne dann da in ihrem Irrsinn oder wie immer man das bezeichnen soll, anrichten, mit fast ähnlichen Worten beschrieben wird. Da ist nämlich auch die Rede, dass sie, ich lese das mal vor, das ist ein Bericht über das, was die Söhne machen, die jemand der Mutter gegenüber macht, da heißt es: Plötzlich schlägt die Stunde der Mitternacht, eure vier Söhne, nachdem sie einen Augenblick gegen den dumpfen Klang der Glocken aufgehorcht, heben sich plötzlich in gleichzeitiger Bewegung, also das ist wirklich immer so wie Schulze und Schulze bei Tim und Struppi, von ihren Sitzen empor, und während wir mit niedergelegten Tischtüchern zu ihnen hinübersehen, ängstlicher Erwartung voll, was auf so seltsames und befremdendes Beginnen erfolgen werde, fangen sie an, mit einer entsetzlichen und grässlichen Stimme das Gloria in Excelsis zu intonieren. So mögen sich Leoparden und Wölfe anhören lassen, wenn sie zur eisigen Winterzeit das Firmament anbrüllen. Die Pfeiler des Hauses, versichere ich euch, erschütterten, und die Fenster, von ihren Lungen sichtbarem Atem getroffen, drohten klirrend, als ob man Hände voll schweren Sandes gegen ihre Flächen würfe, zusammenzubrechen. Das heißt, das ist hier genau die Bildlichkeit, mit der sie vorher beschrieben haben, was sie mit der Kirche machen wollen. Die Fenster zerschlagen und keinen Stein auf dem anderen lassen. Also in gewisser Weise exekutieren sie in ihrer religiösen Besessenheit sozusagen nochmal nur am falschen Objekt die Bilderstürmerei. Und das zeigt eben schon, dass diese vermeintliche Bekehrung offensichtlich irgendwie nicht funktioniert hat, zumal sie ja da um Mitternacht aufstehen und ihre Gottesdienste irgendwie an unpassendsten Orten zu unpassenden Zeiten abhalten, sondern dass sozusagen eben die Konversion nicht funktioniert. Und dass diese Darstellung, die tatsächlich eher wie eine Art Irrsinn oder Obsession oder Tollwut oder so beschrieben wird, steht aber in Widerspruch zu der Art und Weise, wie die katholische Äbtissin, mit der die Mutter sich da unterhält, das beschreibt. Die sagt nämlich einfach nur, dass das, was da stattgefunden hat, eine Bekehrung ist, die sozusagen von höchster Stelle auch bestätigt worden ist, und sagt dann zur Mutter am Ende, dass sie als Protestantin dazu gar nichts sagen kann. Ich gucke gerade mal hier. Da heißt es dann, sagt die Äbtissin: Gott selbst hat das Kloster an jenem wunderbaren Tage gegen den Übermut eurer schwer verirrten Söhne beschirmt. Welcher Mittel er sich dabei bedient, kann euch, die ihr eine Protestantin seid, gleichgültig sein. Ihr würdet auch das, was ich euch darüber sagen könnte, schwerlich begreifen. Denn vernehmt, dass schlechterdings niemand weiß, wer eigentlich das Werk, das ihr dort aufgeschlagen findet, im Drang der schreckenvollen Stunde, das ist diese Partitur, da die Bilderstürmerei über uns hereinbrechen sollte, ruhig auf dem Sitz der Orgel dirigiert habe. Und danach folgt dann dieser päpstliche Brief, der bestätigt, dass das die heilige Cäcilie gewesen sei. Also was aus Perspektive der später dann sozusagen zum Katholizismus wieder zurückkonvertierenden Mutter und des Umfeldes als Wahnsinn erscheint, erscheint aus der Perspektive des Katholizismus, den diese Äbtissin hier einnimmt, eigentlich als normal oder sogar als Bestätigung des Dogmas. Und insofern scheint mir, also das könnte man sagen, dass die mindestens zwei Dinge in dieser Geschichte vorgeführt werden. Einerseits das zunehmende Archaischwerden des Katholizismus, dessen Äußerungsformen und Rituale und so also zunehmend eigentlich nur noch als wahnsinnig, unverständlich, irrational wahrgenommen werden. Und das passt auch zu dieser bürokratischen Diktion des Textes, zu dem Hinweis, den Kleist am Anfang gibt, dass das Kloster zwar durch diesen Eingriff der Cäcilie vor den Bilderstürmern gerettet worden sei, aber und auch noch bis zum Schluss des Dreißigjährigen Krieges bestanden habe, man es dann aber vermöge eines Artikels im Westfälischen Frieden säkularisierte. Also dieser Hinweis auf Säkularisierung, Bürokratisierung und so weiter, da gibt es öfter Hinweise in dem Text, scheint mir darauf zu deuten, dass hier einerseits sozusagen ein historisch bedingtes Archaischwerden dieser Äußerungsform des Katholizismus und auch der damit verbundenen Gefühle beschrieben wird, auf der anderen Seite aber auch das Ganze im Grunde genommen eine Parodie auf Konvertiten ist. Nicht, also das wird an dieser Pointe am Ende auch deutlich, dass die dann zurückkonvertiert zur katholischen Kirche, nicht aber auch daran, dass diese Bekehrung von diesen Brüdern eben eigentlich als ein Irrsinn auch exekutiert wird und nicht als eine wirkliche Bekehrung. Also wenn man das als eine Satire lesen kann, und es gibt tatsächlich viele skurrile und parodistische Passagen in diesem Text, dann ist es eine Satire auf die Konversion. Deshalb gibt es einige Interpretationen, die ich ganz interessant finde, die diese Erzählung beziehen auf eben die zahlreichen Konvertiten zum Katholizismus unter den Romantikern selbst, wobei man das vielleicht nicht so oft biografisch oder historisch auf den Kreis der Romantiker beschränken sollte, aber es geht in dem Text eigentlich um Konversion und darum, dass die Konversion eines Protestanten zum Katholizismus in irgendeiner Weise einen sehr merkwürdigen Beigeschmack von entweder Albernheit oder Größenwahn hat und jedenfalls nicht funktioniert. Deswegen ist diese Geschichte interessant, weil man an ihr eben auch zeigen kann, wie natürlich an fast allen Texten von Kleist, dass gerade bei jemandem wie Kleist sozusagen die Ideologie, der ideologische Gehalt, den man vielleicht in manchen Texten stärker auch noch identifizieren kann als in anderen, natürlich durch die Schreibweise, durch die Auseinandersetzung mit einer bestimmten Ikonografie und so weiter über sich hinaustreibt und vielleicht sogar gegen sich selbst umschlägt. Also das als ein Beispiel dafür, wie sozusagen dieser protestantische Impuls hier in diesem Text sich sozusagen gegen sich selber kehrt. Ja, jetzt bin ich fertig, danke.